den offenen Brief der Teilnehmer der gemeinsamen Konferenz der Regierungsparteien und Organisationen der DVRK an die USA, berichteten am 10. und 11. Juni die russische Nachrichtenagentur TASS, die japanische Kyoto und die iranische INLA.